Die Protestgruppe des Verbandes koreanischer Studenten in japanischen Universitäten führten am 29. August eine Protestaktion gegen die Botschaften der USA und Südkoreas in Japan durch und verurteilten dabei die tollkühnen Umtriebe der USA und Südkoreas, die durch die aggressive Atomkriegsübung in Südkorea die Kriegsgefahr vergrößern.